hast ihm abgeschworen. Ich schäme mich, dass du mich geboren. Die Hölle für dich. Wer hat dich verführt? Witze über Christus zu machen, über den Glauben zu lachen. Mutter, du hast den Herrn beleidigt. Mutter, das hast du mir getan. Du hast den Satan gefreit. Deine Tränen befließen. Oh, deine Seele befreit. Und wer den Himmel genießen? Das fünfte Gebot gilt für mich nicht. Denn du kennst das erste nicht. Ich bin der Verstecker des Herrn. Für ihn tu ich's gern. Jesus, ich hab's für dich getan. Jesus, deine Ehre ist gereinigt. Jesus, ich bin dein Untertan. Jesus, ich hab für dich getan. Jesus, deine Ehre ist gereinigt. Jesus, ich bin dein Untertan.